Die Weltgesundheitsorganisation betrachtet das Problem als eine der größten Gesundheitsgefahren für die Menschheit und urteilt: Antibiotische Resistenzen gefährden die Erfolge der modernen Medizin. Erst vor kurzem haben Forscher ein Molekül aus den Blättern von Kastanienbäumen extrahiert, mit dem sie hoffen, resistente Bakterien neutralisieren zu können. Noch mehr neue Erkenntnisse in diese Richtung sind durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderen digitalen Methoden zu erwarten. Mit deren Hilfe lassen sich in der Natur, so die Hoffnung, Heilung für weitere Krankheiten finden und entsprechende Medikamente entwickeln. Aber dafür muss das natürliche Reservoir, aus dem man schöpfen kann, möglichst umfangreich bleiben. Umgekehrt sind auch Gifte häufig natürlichen Ursprungs. Das Nervengift Curare ist legendär. Es wurde von den südamerikanischen UreinwohnerInnen zur Jagd, aber auch im Kampf genutzt. Europäische Eroberer waren tief beeindruckt von seiner tödlichen Wirkung. Erste Zeugnisse davon gibt es bereits im 16. Jahrhundert. Der Fliegenpilz oder der grüne Knollenblätterpilz sind so giftig für den Menschen, dass er daran sterben kann. Einer der am stärksten natürlich vorkommenden krebsfördernden Stoffe, das Aflatoxin, wird von einem Schimmelpilz gebildet, der auf Brot und Nüssen wächst. Und auch die bekanntesten Rauschmittel kommen aus der Natur. Tabak, Cannabis, in weiterverarbeiteter Form Wein und Bier. Die Natur versorgt uns also mit einer langen Liste an materiellen Leistungen. Manche nutzbringender als andere, deren Palette allerdings umso breiter ist, je größer die Vielfalt. Dann wieder dient eine Pflanze oder ein Tier auch einfach als Vorbild, als Modell für einen Nachbau. Man spricht dann von Bionik. Dass Flugzeuge Vögeln nachempfunden wurden, vergisst man schon fast. Doch genau das war Leonardo da Vincis Idee, den Vogelflug auf eine Maschine zu übertragen. Weniger offensichtlich ist die Sache beim Klettverschluss, der Kletten nachempfunden ist, daher übrigens auch der Name. Die Saugnäpfe zum Befestigen von Haken auf glatten Oberflächen gehen auf Tintenfische zurück. In der Automobilindustrie hat man sich bei der Entwicklung von leichter Karosserie vom Panzer des Kofferfisches inspirieren lassen. Die Strukturen von Bienenwaben und Schildkrötenpanzern gelten als Vorbilder für Folien und elastische Bleche.